Nachricht 4. Arbeitsamt Kassel, guten Tag. Unsere Leitungen sind augenblicklich leider alle besetzt. Wählen Sie bitte die 979790. Vielen Dank.